Erst einige Leute kamen zu Jesus. Sie erzählten ihm von Menschen aus Galiläa. Pilatus hatte ihr Blut mit ihren Opfern vermischt. Zweiter Jesus fragte, denkt ihr, diese Leute aus Galiläa waren schlimmer als alle anderen, weil das passiert ist? Dritter Nein, sage ich euch. Aber wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr auch so sterben. Vierter oder denkt ihr, die 18 Leute, die starben, als der Turm in Siloam umfiel, waren schlimmer als alle anderen in Jerusalem? Fünfter Nein, sage ich euch. Aber wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr auch so sterben. Sechster Jesus erzählte eine Geschichte, ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Garten. Er suchte Früchte an dem Baum, aber er fand keine. Siebter der Mann sagte zum Gärtner, ich suche schon 3 Jahre Früchte an diesem Baum, aber ich finde keine. Hau ihn um. Er braucht nur Platz. Achter aber der Gärtner sagte, Herr, lass ihn noch 1 Jahr. Ich werde ihn umgraben und düngen. Neunter vielleicht bringt er dann Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen lassen. Zehnter Jesus lehrte in einer Kirche am Sabbat. Elfter da war eine Frau, die seit 18 Jahren krank war. Sie war krumm und konnte sich nicht aufrichten. Zwölfter Jesus sah sie und rief sie zu sich. Er sagte, Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. Dreizehnter er legte seine Hände auf sie. Sofort konnte sie sich aufrichten und lobte Gott. Vierzehnter der Chef der Kirche war wütend, weil Jesus am Sabbat heilte. Er sagte zu den Leuten, es gibt 6 Tage zum Arbeiten. Kommt an diesen Tagen und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Fünfzehnter aber Jesus sagte, ihr Heuchler. Jeder von euch bindet am Sabbat seinen Ochsen oder Esel los und führt ihn zum Trinken. Sechzehnter diese Frau ist auch ein Kind von Abraham. Der Teufel hat sie 18 Jahre gefesselt. Sollte sie nicht am Sabbat befreit werden? Siebzehnter alle, die gegen ihn waren, schämten sich. Aber die Leute freuten sich über all die guten Dinge, die er tat. Achtzehnter Jesus sagte, wie ist das Reich Gottes? Womit kann ich es vergleichen? Neunzehnter es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten säte. Es wuchs und wurde ein Baum. Die Vögel bauten ihre Nester in den Zweigen. Zwanzigster und wieder sagte er, womit kann ich das Reich Gottes vergleichen? 21. Es ist wie Sauerteig. Eine Frau nahm ihn und mischte ihn in viel Mehl. Am Ende war alles durchsäuert. 22. Jesus ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Er lehrte die Leute und reiste nach Jerusalem. 23. Jemand fragte ihn, Herr, werden nur wenige Menschen gerettet? Jesus sagte zu ihnen, 24. versucht, durch die enge Tür zu gehen. Denn viele werden versuchen hineinzukommen, aber sie werden es nicht schaffen. 25. Denn wenn der Hausherr aufsteht und die Tür schließt, werdet ihr anfangen, draußen an die Tür zu klopfen und sagen, Herr, mach uns auf. Aber er wird sagen, ich kenne euch nicht. 26. Dann werdet ihr sagen, wir haben mit dir gegessen und getrunken, und du hast in unseren Straßen gelehrt. 27. Aber er wird sagen, ich kenne euch nicht. Geht weg von mir, ihr Bösen. 28. Dann werdet ihr weinen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, aber ihr seid draußen. 29. Die Leute werden von überall her kommen und im Reich Gottes essen. 30. Manche, die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein. Und manche, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. 31. In diesem Moment kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, geh weg von hier. Herodes will dich töten. 32. Jesus sagte, geh zu diesem Fuchs und sagt ihm, ich treibe Dämonen aus und heile Menschen heute und morgen. Am dritten Tag bin ich fertig. 33. Aber heute, morgen und am nächsten Tag muss ich weiterreisen. Denn ein Prophet darf nicht außerhalb von Jerusalem sterben. 34. Jerusalem, Jerusalem. Du tötest die Propheten und wirfst Steine nach denen, die zu dir gesandt sind.